Ein Finkenhahn im Wonnemonat Mai, der schmetterte vom Lindenbaum sein Liedchen froh und frei. Und nebenan im Fliederstrauch, da piepste eine Sie, und ganz bezaubert wurde er von dieser Melodie. Da sang der kleine Finkenhahn: Herzliebchen, komm und hör mich an. Da piepste sie: Komm her, mein Schatz. Im Fliederstrauch ist auch noch Platz. Und wie gesagt, so war's getan, das Nest war bald gebaut. Der Dompfaff hat den Finkenhahn höchst feierlich getraut. Bald saß im Nest ein kleines Volk, das laut nach Futter schrie. Herr Finkenhahn sang gar nicht mehr, holt Futter spät und früh. Und traurig denkt der Finkenhahn: Die Liebe ist ein leerer Wahn. Drum, Finkenhähne, merkt es euch, verkrümelt euch bei Zeiten gleich. Traurig denkt der Finkenhahn.